Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Kein Geburtstagsgeschenk, kein Weihnachten mit dir, doch den Gedanken an meinen Vater kann ich einfach nicht verlieren. Sag mir, was ist mit mir los, warum lasse ich nicht los, Papa? Sag mir bitte, warum hasse ich dich so? Die Schläge sind vergessen, doch die Narben sitzen tief. Ich hab zu viele Fragen, Papa, hast du mich geliebt? Hast du je an mich gedacht, als du weg warst? Papa, hast du je daran gedacht, dass dein Sohn auch mal im Dreck saß? Du hast gesagt, dass du nie von meiner Seite weichst, doch du bist abgehauen, wieder mal das gleiche Leid, wieder mal der gleiche Schmerz, ich kann's nicht verstehen, Paps. Ich frag mich jeden Tag, wie du einfach so gehen kannst. Ich frag mich jeden Tag, ob es für dich Sinn macht. Bitte sag es mir, vermisst du deine Kinder? Und der Gedanke ist nur Folter und Pein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Ich werd es nie verstehen, schreibe diesen Brief mit Tränen. Papa, ich hab abgeschlossen und will dich nie wiedersehen. Es war mir scheißegal, dass du eine neue Frau hast. Doch ich hab nie verziehen, dass du mir nicht geglaubt hast. Wie konntest du je sagen, dass du meine Mutter liebst? Guck, ich bin ehrlich und darin liegt der Unterschied. Du hast uns angelogen, ich habe den Mist geglaubt. Egal, was du gesagt hast, ich habe dir blind vertraut. Es ist jetzt 5 Jahre her, seit du weg bist. Doch egal, wie stur ich bleibe, es verletzt mich. Ich seh die Bilder meiner Kindheit vor Augen. Du hast die Zeit genossen und das soll ich dir glauben? All die Fußballspiele mit deiner guten Miene und du fragst, warum ich das jetzt mache. Papa, du verdienst es. Der Gedanke ist nur Folter und Pein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein. Du bist frei, ich bin nicht mehr dein Sohn, Vater. Schluss aus, du hast mich jetzt verloren, Vater. Ich bin frei und ich wollte nie so sein. Aber eins solltest du wissen, du kannst stolz auf mich sein.